6. Stress im Bistro. Dialog 1. Herr Ober, wir warten schon eine halbe Stunde. Oh, tut mir leid. Ich wusste nicht, dass Sie noch bestellen wollen. Bestellen? Das ist ja lustig. Wo sind denn unsere Getränke? Wir haben schon alles gegessen, aber immer noch keine Getränke bekommen. Entschuldigen Sie bitte. Ich habe Sie vergessen. Ich bringe Sie sofort.